Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Parteispenden. Noch immer zu viele Schlupflöcher für Parteien und Wirtschaft. Ein Vergleich der Großspendenübersicht des Deutschen Bundestags und der Rechenschaftsberichte der Parteien ergab, dass immer mehr Spender zu einer Stückelung der Spenden übergehen, um eine medienwirksame Veröffentlichung auf den Bundestagsseiten zu vermeiden. Das Parteiengesetz erlaubt diese Verschleierung politischer Einflussnahme. Dennoch wird es trotz massiver Kritik aus Verbänden und Optionen nicht reformiert. Die Piratenpartei Deutschland stellt sich dem entgegen, indem sie alle Spenden ab 1000 Euro im Internet veröffentlicht und die maximale jährliche Spendengrenze gemäß den Kriterien von Transparency International auf 50.000 Euro festgelegt hat. Weiterhin fordern die Piraten alle Parteien, die sich Transparenz auf die Fahne schreiben, auf, sich diese freiwillige Selbstverpflichtung anzuschließen. Dazu Sebastian Nerz, stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Deutschland. Eine Reform des lückenhaften Parteiengesetzes erscheint aufgrund der scheinbar unauflösbaren Blockaden von CDU, FDP und SPD im parlamentarischen Betrieb als hehrer Wunsch. Wir setzen deswegen auf die freiwillige Selbstverpflichtung. Der Reformprozess steckt auf rein parlamentarischer Ebene trotz vieler Gesetzesinitiativen der Oppositionsparteien fest. Hier hilft nur noch eine breite öffentliche Diskussion, mit und unter Beteiligung der Bürger. Die bereits mit den laschen Transparenzvorgaben öffentlich werdenden Fälle politischer Einflussnahme sind nur die Spitze des Eisbergs. Wenn von Unternehmen wie jüngst der Allianz die Veröffentlichung von Spenden unter Berufung auf das Parteiengesetz verhindert wird, wird es einfach nur noch absurd. Es führt kein Weg daran vorbei. Das Parteiengesetz muss reformiert werden. Spenden müssen aufsummiert und bei Überschreitung festgelegter Spendengrenzen umgehend in maschinenlesbarer Form veröffentlicht werden. Zwei Jahre später veröffentlichte monolithische Rechenschaftsberichte taugen höchstens noch als Briefbeschwerer. Großspenden über 50.000 Euro zerstören zudem das Vertrauen der Menschen in die Unabhängigkeit der politischen Entscheidungsträger. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bis dahin 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.